Sie laufen durch die Straße, die meisten rennen ihr amok, die Augen ausgepickt, in ihren Herzen steckt ein Flock, auf ihren Seelen ein Fleck, der Sehnsucht heißt. Und bei Nacht, da die Leukoplast verklebten, Weiden zerreißt, sei mein Freund, sei mein Freund. Halt mich fest, sei mein Freund, sei mein Freund. Damit mich der Mut nicht verlässt, in meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert, in meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. Es wäscht sich nicht weg mit euren selbstgerechten Lügen. Und wenn ihr in den Spiegel schaut, wisst ihr, ihr könnt euch nicht betrügen. Egal ob wochentags beim Shoppen oder Samstag Partytime, da ist immer etwas in euch und es wird immer dort laut schreien. Und ihr versucht, diese Stimme zu ersticken und erstickt dabei nur euch. Egal ob beim Saufen oder Ficken, an den Händen Ringe, doch die Augen sind nicht reich. Sei mein Freund, sei mein Freund. Halt mich fest, sei mein Freund, sei mein Freund. Damit mich der Mut nicht verlässt, ich will sie nicht mehr, diese Feuer in der Nacht. In meinem Kopf will ich den Tag. Ich will sie nicht mehr, diese Feuer in der Nacht. In meinem Kopf will ich den Tag. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. In meinem Kopf ist eine Bombe. Ich will, dass sie explodiert. Wir müssen zärtlich sein in dieser Zeit. Denn sonst machen sie uns ein. Mit Funkeln in den Augen auf der Straße. In der Hand ein zerrissener Schrei. Jeder Mensch ist eine Bombe. Jedes Herz ist eine Bombe.